IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Der Prinz der südindischen Klassik, eine Biografie von G.N. Balasubramaniam. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Unsere musikalische Reise durch die südindische Klassik beginnt im Nilgiris District. Es ist ein Bezirk im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Hier finden wir Guddalur, ein kleines Dorf mit heute etwa mehr als 40.000 Einwohnern. Guddalur liegt in der Nähe der nächstgrößeren Stadt Mayiladuthurai, ehemals Mayavaram. Sie ist ca. 270 Kilometer südwestlich von Chennai gelegen, dem ehemaligen Madras. In Guddalur erblickte G.N. Balasubramaniam das Licht der Welt. Das Kalenderblatt schrieb den 6. Januar 1910. G.N. Balasubramaniam, oder einfach nur G.N.B., wie er in Indien genannt wird, war ein Sänger der südindischen Klassik und der erste Showstar, so würden wir heute wohl sagen. In die Musikgeschichte von Indien ging G.N.B. ein als der Prinz der kanadischen Musik. Dieser Ausnahmekünstler verstarb allzu früh, bereits im Alter von nur 55 Jahren, am 1. Mai 1965. Unsere zweistündige Sendung wollen wir ganz G.N. Balasubramaniam widmen, mit sehr seltenen, zum Teil nicht veröffentlichten Aufnahmen. Die Radiosendung können Sie später in unserem Online-Archiv nachlesen und nachhören unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Stimmen wir uns ein mit dem südindischen Raga Hamsatwani oder Hansatwani. Raga Hamsatwani wird gerne für Lobpreisungen des Elefantengottes Ganesha verwendet. Die Herkunft von Hamsatwani geht auf den südindischen Komponisten Ramaswami Dikshita zurück. Der lebte von 1735 bis 1817. Hamsatwani ist ein abgeleiteter Raga. Seine Wurzeln finden wir in der Raga-Form Shankarabaranam. Es ist der 29. Ragam im Melakartha-System. Weitere Elemente für Hamsatwani stammen aus den Ragas Sarasangi, Kalyani und Latangi. Der Ragam Hamsatwani ist ein Fünftonraga in den auf- und absteigenden Notenskalen. Ihn kennen wir auch als Spätnachtraga in der nordindischen Klassik. Hier ordnet man Hamsatwani dem Bilawaltat zu, einer der 10 Hauptragas in der Hindustani-Musik. Hören wir also G.N. Balasubramaniam aus einem Konzertmitschnitt mit Raga Hamsatwani. Yeah. Balasubramaniam, dem Prinzen der südindischen Klassik, widmen wir unsere heutige Sendung. G&B wuchs mit einem Vater auf, der als Hobby begeistert das Studium der Musik betrieb. Für den Sohn von G.V. Narayana Swami begann das aktive Musizieren auch für indische Verhältnisse eher spät. Zunächst interessierte sich G&B für die Musik in seinen jungen Jahren als Zuhörer. Zu seinen ersten Lehrern gehörte dann Ariyakudi Ramanuja Iyengar. G&B studierte zunächst Englische Literatur in Chennai. Zu dieser Zeit belegte er neben seinem Studium an der Annamalaya-Universität einige Musikkurse. Sie wurden von Sri T.S. Sabesa Iyer geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen führte G&B diese musikalische Bildung nicht fort. Später belegte er Meisterkurse an der Madras-Universität, die unter der Leitung standen des Direktors Sri Taigavarachari. Erst mit 18, im Jahre 1928, betrat G&B die Bühne. Seitdem war sein Aufstieg innerhalb der Musikszene der südindischen Klassik kometenhaft. G&B gehörte zu den progressivsten Interpreten seiner Zeit. In seinem Repertoire finden wir aber auch antike Ragaskalen, wie der Ragam Bhairavi. Der Ursprung von Bhairavi wird auf ca. 1500 Jahre zurück datiert. Der gleichnamige Raga der nordindischen Klassik ist nicht gleich der seines südindischen Namensvetter. Das Äquivalent im Notenmaterial finden wir eher im südindischen Ragam Todi bzw. Hanuma Todi. Den hören wir im zweiten Teil unserer Sendung. Der südindische Ragam Bhairavi ist mit 7 Hauptnoten ein vollständiger Raga, aber nicht gänzlich symmetrisch. Die auf- und absteigenden Skalen unterscheiden sich auf der 6. Stufe. Die Note Da wird in der absteigenden Skala als natürlich, als Sudha gespielt, während in der aufsteigenden Skala Da erhöht ist, als Chatusruti. Dabei dürfen wir in der mikrotonalen Struktur der Ragas nicht von den uns in der westlichen Musik bekannten Halbtonschritten einer chromatischen Tonleiter ausgehen. In der indischen Klassik kann ein Ganztonschritt in bis zu 4 mikrotonale Abstufungen unterteilt werden, den Srutis. Der südindische Ragam Bhairavi verwendet zudem Noten, die von dem Stamm des 20. Hauptragas Natha Bhairavi aus dem Melakartha-System abweichen. Mit diesem fremden Notenmaterial wird Bhairavi der Gruppe der sogenannten Bhashanga Ragams zugeordnet. Der antike Ragam Bhairavi ist auch heute auf den Konzertbühnen sehr beliebt. Er bietet mit seinem Regelwerk ein breites Spektrum für Improvisationen über 3 Oktavlagen und ist besonders wirkungsvoll im langsameren Tempo. Die Vielfalt der Kompositionen macht Bhairavi zu einem Ganztagesraga. Wir hören Jain Balasubramaniam mit einer Aufnahme aus dem Jahre 1957. Thank you. No. Mm-hmm.